ein QR mit einem Clip versehen. Man sieht die Zahl 26243 und Stacheldraht. Ist vielleicht doch alles nicht nur schön und nicht nur nett anzusehen, sondern die heutige Milchproduktion hat auch ganz andere Facetten. Melkroboter machen auch Mist. Die Digitalisierung des Kuhstalls. Ein Feature von Ulrich Land. Melkroboter greifen nach dem Euter, Sensoren ziehen Daten aus der Milch, Fütterungsautomaten dosieren ihr Angebot chipgerecht. Die Robotik ist auf dem Vormarsch in der Stallgasse. Dabei spielt sich die fortschreitende Digitalisierung der Milchwirtschaft für viele im Verborgenen, hinter verschlossenen Scheunen und Stalltoren ab, während man sich darüber wundert, dass auf den Weiden kein Vieh mehr zu sehen ist, sondern auf Gemälden. Idylle, möglicherweise auf den ersten Blick. Paul Wanz, Künstler aus Kevela am Niederrhein. Auf den zweiten Blick fällt dann auf, aha, cyanblaues Halsband, Kunststoffnummern hier in kräftigen Orange als Komplementärfarbe natürlich zu dem Cyan. Man sieht am Rand eine große Kuhfliege, grün. Und ganz links als Pendant sozusagen ist die Registriernummer zu sehen, hellgelb auf schwarzem Grund, wirkt wenig natürlich. Zumal wenn an dem Band, wo normalerweise der Kuh die Glocke am Halse baumelt und bimmelt, eine ebenfalls cyanblaue Plastikbrosche hängt. Eine Vorrichtung, durch die die Kühe dann nachher erkannt werden können. Da sind also off-chip alle Daten festgehalten. Um sich zu orientieren über ihren jeweiligen Standort und über ihre Leistung, die sie zu erbringen hat. Paul Wanz malt Kühe. Kühe im Kuhstall. Jetzt seit fast 4 Jahrzehnten. Hat natürlich ursächlich zu tun mit meinem Geburtsort, nähe der niederländischen Grenze in Strahlen. Wir hatten zu Hause selber einen landwirtschaftlichen bzw. Gartenbaubetrieb. Und von daher hat mich also dieser Bereich sehr, sehr früh schon fasziniert. Es geht mir darum, dass die Leute aufmerksam werden, dass sie sich bewusst machen, wie sieht es aus im Bereich der Landwirtschaft. Das, was ich so im Vorbeifahren wahrnehme, was ist das eigentlich, wenn ich Kuhmilch konsumiere? Was ist letztendlich das ganze Umfeld wirklich und was steckt dahinter? Ja, bitte, bitte, schauen Sie sich ruhig um in unserem Labor. Klinisch clean, so was wie mein Kittel. Alles steril, alles auf Start, super saubere Präzision. Nicht ein umherirrendes Bakterium werden Sie bei uns finden. Jede Kontamination mit Pestiziden können wir ausschließen, ebenso Antibiotikum und Hormonzugaben. Wir arbeiten naturidentisch und doch besser als die Natur. Die ganze Überwachung von den Tieren, was sie Milch geben, ob sie das Kraftfutter geholt haben. Brunchkalender, wo ich sehe, wenn sie zur Besamung anstehen, ob sie trächtig sind dann später und wann wieder die nächste Kalbung ansteht. Schwarzwaldbauer Eugen Tritschler beim Blick aufs Display seines Laptops. Er besitzt 44 Milchkühe, hat seinen Betrieb vor 5 Jahren auf Biomilch umgestellt, einen neuen, weitgehend digitalisierten Stall gebaut. Das Hauptproblem an der Geschichte ist, dass ich täglich das Gerät einschalte und kontrolliere, dass ich sehe, was Stand in der Herde ist. Er trippelt mit den verhornten Fingerkuppen über die Tastatur. Ja, da tue ich mich auch schwer. Also ist keine Frage. Und die Sache, wo ich wissen muss, das checke ich. Aber was man alles machen kann im Internet oder so, das ist für mich, da habe ich zwei linke Hände. Das Nötigste habe ich lernen müssen, für das reicht's. Hier die Melkmaschine, Vakuumpumpe, dann haben wir hier die Kühlung vom Milchbehälter drüben. Über den Wärmetauscher wird die Wärme rausgenommen aus der Milch und ins Wasser reingesteckt, sodass ich dann eine Wärmerückgewinnung habe. Und so funktioniert gleichzeitig die Warmwasserbereitung für die ganze Reinigung von Anlage, Tank, Melkanlage und so weiter. Ich gebe das speziell ein, was jede Kuh kriegt. Das sieht man hier nach der Milchleistung. Kriege die zum Beispiel 3 Kilo oder 2 Kilo Kraftfutter. Das Sudan, der digitalisierte Fütterungsautomat, der die Kuh am Halsbandchip erkennt, in den Trog rieseln lässt. Und ich sehe auch hier hinten, wenn sie das letzte Mal Futter geholt hat. Und die Kuh ist schlauer, wie man denkt. Sie geht dann mehrmals in die Box rein und guckt, ob sie was kriegt. Und das ist eigentlich das Tolle an der ganzen Geschichte, dass man eigentlich alles einsehen kann, wo man früher alles manuell nachguckt hat. Die Milchmenge heute Morgen, dann die Milchmenge heute Abend. Ich muss gucken, dass ich wirtschaftlich arbeite. Das heißt, Kühe, wo unwirtschaftlich sind, müssen wir uns auch trennen. Ein komplexes Gemisch aus Zehntausenden unterschiedlichster Substanzen. Sicher. Wasser, Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate, Vitamine und Mineralsalze, alles prima, alles kein Problem. Aber wir setzen auf gezielte, auf effiziente Reduktion. 6 Schlüsselproteine, 8 pflanzliche Fettsäuren, ein bisschen Zucker, ein paar Mineralstoffe. Gut, die Eiweißsynthese ist wegen der komplexen Nanostrukturen eine knifflige Challenge. Aber lässt sich meistern, lässt sich zaubern. Casein, Enzyme, Molkenproteine, Alpha-Lactabumin und Beta-Lactaglobulin, alles, was das Herz begehrt. Ein Klick in die Datenbank und man hat die Bauanleitung der Aminosäurefolgen. Die DNA-Abschnitte daraus ableiten und modifizierten Hefezellen einverleiben, dann in Nährstofflösung baden und schon produzieren sie ohne Ende Proteine. Läuft. Melkreporter ist sehr im Kommen. Die Kuh geht in einen Melkstand rein, wird alles elektronisch erfasst, wer die Kuh ist. Die Kuh wird automatisch angehängt, also das Melkzeug. Die Kuh wird gemolken, die Milchmenge wird festgestellt. Anschließend wird die Kuh desinfiziert. Es ist alles voll durchtechnisiert. Beim Melkroboter handelt es sich um einen vollautomatischen Melkstand, bei dem vorne Kraftfutter wohldosiert verabreicht wird und hinten die Zitzenbecherhülsen automatisch angelegt und nach getaner Tat ebenso automatisch wieder abgenommen werden. Die Kühe also gehen, wenn ihnen danach ist, zum Roboter, um sich eine Futterration abzuholen und werden dabei en passant gemolken. Der Roboter findet die Zitze einmalig, also und tut es vorher noch absprühen mit Wasser, also Technik ist optimal. Karl Rombach, ebenfalls Biobauer im Schwarzwald. Die werde ja dann am Tag mehrmals gemolken, 3-4 Mal, je nachdem, wie die Kuh Lust und Laune hat. Das praktische Melken übernimmt der Roboter, selbst die Temperatur wird gemessen, ist gleich erkennbar, wenn die Kuh krank ist. Und der Roboter hat nur den einen Nachteil, er ist riesen teuer. Kleine Kinder essen alle das Essen hier, das aus Milch gemacht wurde. Und die Milch ist für uns das einfach Leben. Und dann, deswegen sind wir sehr glücklich, sehr gesund. Eine mongolische Nomadin am Nordrand der Wüste Gobi. Zum Beispiel die Baby, entweder Milch oder Eierig, die Stuttenmilch wird das gewaschen, damit das Kind wird gesundheitlich fit. Aber Erwachsene können auch die Massage machen, das mit Milch statt Öl, das ist sehr gut. Wenn man eine Zeremonie macht, ist immer zuerst Milch geben. Und dann zum Beispiel, wenn neue Schwiegertochter zuerst diese Schwiegereltern Jurte eintreten, immer mit Milch dabei. Das bedeutet, ich bin mit guten Gedanken wie Milch gekommen. Wenn die schnelle Pferd rausgeht und dann zuerst immer Milch geben. Die modernen Kinder, wenn sie ein neues Auto kaufen, ist zuerst immer das reife das Milch, damit es seinen Weg weiß und dann ohne Hindernisse fahren. Unsere Laborlösung schmeckt wie echt. Tierfrei hergestellt. Aus Gras- und Kohlblättern, Karottenkraut und Erbsenhülsen destilliert. Ein Hochgenuss. Sie werden sich mit einem wohligen Seufzer den Milchbart von den Lippen schlecken. Nicht Soja oder Reismilch als pappige Beleidigung für den Gaumen. Wir scheuen uns nicht, auch zu flüchtigen Aromasubstanzen zu greifen. Zu Buttersäure und Hexansäure, Ethylester, Indol und Demethylsulfon. Alles lecker, alles am Start. Und jetzt der Gang zum Patentamt. Der Termin steht schon. Eine Skulptur aus 4 aufeinanderstehenden Rindviechern. Holsteiner Niedervieh. Die größte, dickste Kuh unten. Auf ihrem Rücken die nächst kleinere und so fort bis zum Kälbchen ganz oben. Die Bremer Stadtmusikanten in Milchviehgestalt. Die Kevelaer Stadtmusikkühe. 2005. Kunststoff bemalt, 30 x 26 x 8 cm. Eine Plastikplastik, bei der die Zeichnung des Kuhfells augenzwinkernd übermalt wurde. Also man sieht eine Klaviatur, man sieht Blasinstrumente und. Auf den zweiten Blick zumindest, auf den ersten vielleicht gar nicht sofort. Und ganz oben, das Kälbchen trägt sich mit Notenschlüssel, Vorzeichen und Achtelnoten. Es gibt Kunstwissenschaftler, die haben das als magischen Realismus bezeichnet. Womöglich hat die Nähe zu den Niederlanden bei Paul Wanz nicht nur dazu geführt, sich auf Landwirtschaftsmalerei festzulegen, sondern auch die altmeisterliche Detailtreue aufzugreifen. Seine Gemälde wirken so real, dass sie surreal wirken. Durch die radikale Wahl des Ausschnitts stellt sich eine merkwürdige Distanz her. Seine Bilder sind oft extrem nah rangezoomt, irritierend angeschnitten, provozierend unvollständig. Viele Arbeiten haben das Ziel zu fokussieren. Selten geht es mir um das große Ganze. Auch da vorne beispielsweise bei dieser dreiteiligen Arbeit mit dem Titel Haut und Stacheldraht geht es nur um bestimmte Ausschnitte, riesengroß vergrößert von Bein und Euter im Nebeneinander und davor läuft der Stacheldraht. Anschnitt und Ausschnitt bringen die Tiere zum Stillstand, verwandeln mit verstörender Nähe pulsierendes Leben in Standbilder. Bei kreischenden Kontrasten zwischen Stahlgestänge und Eutern. Da geht es eben darum, dass hier etwa im Format 60 x 60 nur ein Teil dieses Euters zu sehen ist, ganz bewusst, um wirklich jede einzelne Pore, jedes Haar deutlich zu machen und darzustellen. Von einer hautfarbenen Intimität, dass der Betrachter sich vorkommt wie ein Voyeur und peinlich berührt abwenden möchte. Wäre er nicht so magnetisch davon angezogen? Indem man beispielsweise hier vorne bei dem Euter auch ganz präzise jedes Blutgefäß sieht in seinen Vertiefungen, in den Wölbungen. Also das ist vielleicht etwas, was dem Betrachter dann so auf den zweiten Blick auffällt. Aha, das ist vielleicht etwas, was ich so in der Natur nicht unbedingt so sehe, aber was mir jetzt hier sehr plastisch vor Augen geführt wird. Eine Detailversessenheit, durch die man mit Macht darauf gestoßen wird, dass die Milchproduzentin lebt. Im Gegensatz zu den Ansaugstutzen aus Stahl mit Kunststoffwulst. Die Technik ist ja super in der Landwirtschaft. Also der Computer, ein bisschen moderner, ist nicht schlecht. Arbeitstechnisch ersetzt bei mir im Betrieb der Computer noch fast nichts. Karl Rombach. Sein biozertifizierter Schwarzwaldhof ist mit seinen 35 Milchkühen plus Jungvieh ein Vollerwerbsbetrieb an der Existenzgrenze. Ein Hof, wo die Welt noch in Ordnung zu sein scheint. Alles unter einem Dach. Nur die Söhne sind aus dem Haus, kommen aber häufig abends, um beim Melken zu helfen. Obwohl Bauer Rombach sich seit Jahren mit dem Gedanken trägt, einen neuen Stall zu bauen und digitalisierte Melktechnik einzusetzen. Ich bin eigentlich noch so glücklich dabei. Diese Technik kostet dann so viel Geld, dass die genau das wieder auffrisst, was ich dann mehr produziere. Und so erzielt er sein Ein- und Auskommen nach wie vor mit einem anachronistisch-analogen Kuhstall. Trotzdem schielt auch er mit einem Auge auf Knecht Laptop. Wäre ja auch gut. Nur es soll natürlich nicht so sein, dass die Kamera im Kuhstall ist und ich kann das überwachen vom Schlafzimmer aus. Dann kann ich nicht immer mehr ruhig schlafen. Wir sind dabei, am Überlegen, ob wir den Betrieb mit Milchvieh weiter betreiben wollen. Das steht 50-50. Wenn die landwirtschaftliche politische Lage so weitergeht, würde ich es eher verneinen, weil man lebt ja nur einmal, und das ist für meine Söhne, dass man das so weiterempfehlen kann, habe ich meine großen Zweifel, weil ich bin jetzt 64 Jahre und wenn ich noch ein paar Jahre mache, dann komme ich auf die 50 Jahre landwirtschaftliche Tätigkeit und das heißt circa 5000 Arbeitstage nur Samstag, Sonntag in meinem Leben. Mit Tieren zu arbeiten ist wirklich eine schöne Arbeit, aber der Faktor Zeit, Freizeit und Geld, das geht zu weit auseinander. Also Melkroboter ist super gut, man kann der Technik den Vorwurf nicht machen, das funktioniert. Es ist nur die Frage, wenn ich einen neuen Kuhstall baue, muss ich jetzt 25, 30 Jahre melken. Und wenig verdienen, habe ich meine Zweifel. Ein Melkroboter kostet inklusive Montage 170.000 bis 210.000 Euro und kann pro Tag etwa 170 Melkungen vornehmen. Wobei jede Kuh 2 bis 3 Mal pro Tag gemolken wird. Ein Melkroboter reicht also für etwa 70 Kühe. Wollte sich Bauer Rombach einen Melkroboter in den Stall stellen, müsste er an die 200.000 Euro investieren und seine Kuhzahl verdoppeln, damit er die Kredite bedienen kann. Hinzu kommen Wartungs- und Versicherungsverträge. Der Stall pro Kuh ca. 10.000 Euro. Bei doppelter Kuhzahl um die 700.000 Euro. Eine Gesamtinvestition von fast 1 Million stünde an. Stehen wir die Haare zu Berge. Aber also ohne neue Stall in den nächsten 5 Jahren circa geht's nicht. Einstweilen also hängen noch die Tafeln mit den krakeligen Kreidebuchstaben über den Kuhplätzen im alten Stall. Meine Kühe haben alle noch einen Namen, haben zwar eine Nummer, aber auch einen Namen. Wir arbeiten mit den Nummern. Ich habe so ein schlechtes Namensgedächtnis. Ulrich Westrup, Großbauer in der Nähe von Osnabrück. Zurzeit haben wir rund 600 Kühe und das gleiche an weiblicher Nachzucht. Er hat in seinem Betrieb keine Melkroboter im Einsatz, sondern einen bei der großen Zahl von Kühen kostengünstigeren zentralen Melkstand, der von 2 Mitarbeitern bedient wird. Dieses fast endlose Nebeneinander von Beinen, von Euter, von Kuhschwanz, wieder Bein, wieder Euter. Also eine Form auch der Rhythmisierung von Schwarz-Weiß mit diesen feinen rosafarbenen Tönen der Euter. Ohne Titel. Ein Fries von 5,50 Meter Länge und 40 cm Höhe. Ich habe es bei Ausstellungen unterschiedlich platziert. Es hing mal relativ hoch, sodass man also quasi unter die Kuhleiber gucken musste. Auf einem anderen Gemälde von Paul Wanz erscheint die Kuh so eingepfercht in die Vorrichtungen der Melkanlage, dass sie nicht mal den Quast ihres Schwanzes bewegen kann. Man sieht die Euter, man sieht ein sehr kühles, kaltes Metallrohr davor laufen, wo sie eben automatisiert dann auch gemolken werden. Mir geht es vorrangig, wie jetzt hier auch bei diesem großen Aquarell Melk beispielsweise, um das Nebeneinander von sehr feinen Texturen, vom Fell, von Kuhhaut. Im oberen Drittel sehen wir dementsprechend sehr hart und sehr kalt mit glänzendem Stahl versehen bestimmte Teile von Apparaturen. Direkt darunter grenzt dann ein riesiger Euterbereich an. Und dann unten drunter diese einzelnen Zapfen für die Melkanlage. Die brave Kuh Bertha heißt 23279, trägt eine Art Fitness-Tracker, der den Landwirt über jeden Schritt auf dem Laufenden hält. Ein EDV-Programm wacht darüber, dass sie nur so viel zu fressen bekommt, wie sie braucht, um die optimale Milchmenge abzuliefern. Das lästige Melken erledigen emsige Schichtarbeiter oder noch fleißigere Roboter ohne Mindestlohn, Tarifvertrag und Streikrecht. Und Drohnen oder Stallcams überwachen die Großherden. Auf den Ohrklipsen sehen Sie auch den Barcode da dran. Da stehen mehr Informationen als bei Ihnen im Personalausweis. Wir gehen einmal mit einem Scanner an das Ohr und können dann den Lebenslauf des Tieres sehen, welchen Gesundheitsstatus es hat und so weiter. Und am Halsband besagte cyanblaue Brosche, die neuzeitliche Kuhglocke. Das ist ein Aktivitätssensor. Die Daten, die dort rauskommen, werden an einen Computer gesendet, der daraus erkennt, was für Bewegungen das sind. Wenn ein Tier brünstig ist, dann ist es sehr aktiv. Und dann springt es bei einem anderen Tier auf. Das sind ganz typische Bewegungen. Durch diesen Sensor brauche ich nur jetzt an den Computer gehen und gucken, welche waren aktiv. Es geht jetzt schon in 2.000, 3.000 Kühe. Für mich nichts anderes wie Industrie. Ich kann die alle unterscheiden. Ich kann sogar noch sagen, wer ihr Mutter ist oder Vater sowieso. Ich habe einen Zugbulle, der läuft mit. Der ist glücklich, wenn er bei seiner Herde sein kann. Der ist der Chef des Ganzen. Ich möchte einen möglichst hohen Zuchtfortschritt haben. Ich überlege mir, welchen Bullen ich einsetze, der besonders gute Gesundheitsmerkmale vererbt. Darum kaufen solche Bullen Besamungsstationen, die die Bullen absamen, um dann aus einer Portion ganz viele Portionen zu machen, mit denen dann eine künstliche Besamung stattfindet. Hört sich jetzt nicht so wahnsinnig romantisch an, erotisch wahrscheinlich noch weniger, aber es hat für uns den ganz wichtigen Vorteil, dass wir hier nicht in jeder Gruppe einen Bullen laufen haben. Echter Kostenfaktor und kann auch noch frech werden. Das Genom des Rindes ist entschlüsselt und ich kann anhand des Genoms sagen, wie vererbt dieses Tier? Somit kann ich computergesteuert auswählen, welches der passende Bulle für die Kuh ist. Mittlerweile ist das so eins der Zuchtziele, diese Hornlustzucht voranzutreiben. Aber um mal die Wahrheit zu sagen, im Moment werden bei uns noch die meisten Tiere enthornt. Sprich, ihnen werden im Jugendalter die Hörner abgesägt und mit Stumpf und Stiel ausgebrannt, weil Hörner den Stallfrieden stören könnten und den Melkroboter. Wir haben Kühe, die geben bis zu 70 Liter. Sie machen es freiwillig und sie geben die Milch her. Und sie sehen auch nicht schlechter aus als die Kuh, die 25 Liter gibt. Aber die Turbokuh, die steht den ganzen Tag im Stall auf Bett und Boden. Ganz klar, geht der Betrieb über 50 Kühe, kann man die Kühe nicht mehr auf die Weide lassen. Da brauchst du riesige Fläche. Das macht Arbeit und Leute kostet Geld. Wir haben sie tatsächlich 100% des Jahres im Stall, damit wir nicht gutes, fruchtbares Land zertreten lassen von den Tieren. Und das andere ist, dass wir versuchen, eigentlich den Tieren in den Ställen so viel Komfort zu bieten, dass wenn sie frei entscheiden dürften, lieber im Stall bleiben würden, als nach draußen zu gehen. Unter Dach und Fach sind die Kühe einfacher zu handeln, zu kontrollieren, zu optimieren. Auf der Weide muss man Zäune spannen und instand halten, muss den Weg zwischen Stall und Weide organisieren. Nicht auszuschließen, dass das Rindvieh unterwegs ein nicht vorgesehenes Blättchen frisst. Nun einfach auf uns verlassen. Wir wissen, was zu tun ist. Die Kühe mit Virtual Reality Brillen ausstatten. Kann sein, dass sie anfangs leicht irritiert sind und versuchen, die sperrige Gerätschaft vom Schädel zu rubbeln. Aber nicht lange, garantiert. Nach kurzer Eingewöhnungszeit werden sie froh und glücklich im Blütenmeer der grasgrünen Almwiese einherspazieren, die ihnen die Brille vor die Nase gaukelt. Das hebt die Stimmung. Und wir machen in der Zwischenzeit die Milch. Hauptabnehmer der Westrupschen Milch sind große Babynahrungskonzerne. Und die verlangen absolut gleichbleibende Qualität und Zusammensetzung der Milch. Entsprechend sehen Ulrich Westrups Kühe kein einziges Mal in ihrem Leben ein grünes Fleckchen Erde. Nicht einen einzigen Grashalm. Bei Großbetrieben mit durchdigitalisierten Stallungen in Schwimmhallengröße der Normalfall. Hier sind wir jetzt in einem unserer größeren Ställe. Stelle so, wie ich sie liebe, aber ich glaube auch so, wie unsere Kühe sie lieben. Da haben wir alleine 40.000 Euro für die Ventilatoren ausgegeben, nur um noch mehr Komfort für die Kühe zu bieten. Während Schwarzwaldbauer Tritschler die Kühe in offener Stallhaltung nach Belieben rein und raus marschieren lässt und sein Kollege Rombach sie täglich auf die Weide treibt. Die Politik glaubt, sie könnte alles regeln mit Geld. Sie, Weideprämie, da gibt es aber dann so ein sogenanntes Weide-Tagebuch. Muss man sich mal vorstellen. Ich muss dann eintragen, wo die Kühe immer jeden Tag auf der Weide sind. Jedes einzelne Tier muss bewertet werden. Das ist ein krankes System. Backstage der Westrupschen Stallungen laufen die Datenströme des Kuhstalls zusammen. In einem Büro, das an den Befehlsstand eines mittleren Kraftwerks erinnert. Ah nein, ganz so schlimm nicht, aber tatsächlich sind dort zwei Bildschirme zu sehen. Bekomme ich einmal die Informationen von der Fütterung der Kühe oder ich möchte doch ein bisschen mehr Grassilage statt Maissilage füttern. Dann kann ich das dort eingeben und es wird an die Waage übermittelt. Und zusätzlich bekomme ich dann noch alle Informationen von den Kühen. Wie viel Milch hat die Kuh gegeben? Was für eine Aktivität hat diese Kuh? Die Arbeit, die man macht, wird ein bisschen einseitiger, sodass ich tatsächlich mittlerweile auch ins Fitnessstudio gehe. Wir sind hier jetzt im Abkalbestall angekommen. Wir haben jedes Jahr in etwa 700 Kalbungen hier im Betrieb. Und davon ist die Hälfte weiblich und die andere Hälfte ist männlich. Mittlerweile gibt es gesextes Schwärme, sodass wir mehr weibliche bekommen können. Aber das ist relativ teuer, darum setzen wir es nicht ganz so stark ein. So, eine von diesen beiden ist jetzt als nächstes dran. Da sehen wir, dass die am Schwanz einen Sensor angeklebt bekommen haben. Hebt sie den Schwanz an. Dann bekommen wir aufs Handy eine Information, dass die Kuh am Kalben ist. Recht kurz, so dann die Kindertage der Kälbchen an der Seite ihrer Mütter. Nur eine halbe Stunde. Ganz bewusst nur eine halbe Stunde. Wenn ich das länger mache, kommt eine Bindung zwischen Mutter und Kind. Wenn ich die dann nach einem Tag zum Beispiel trennen würde, wäre das ein enormer Stress für beide Seiten. So dagegen lebt die Mutterkuh vermutlich in dem Bewusstsein, Mist, der Menschwolf hat's geholt. Und das Kalb weiß eh nichts von seinem Unglück. Ich kann in die Psyche eines Kalbes schwer reingucken. Aber wenn ich ein Kalb nach einem Tag trenne, dann höre ich das über mehrere Stunden bölken. Wie nervig! Würde man die Kälber ein halbes Jahr mit der Mutter gehen lassen, würde sich die Phase, in der man melken kann, halbieren. So aber, bei frühzeitiger Trennung, kann die optimale Milchleistung der Kuh nach kürzester Erholungsphase wieder abgerufen werden. Entwaffnet, kein Sex, keine Mutterfreuden, kein Kälbchenglück. Milchausbeute optimal. Die Kälber werden hier mit einem sogenannten Tränkeautomaten gefüttert. Jedes Kalb geht mit einem Halsband herein in die Station und dann weiß der Computer, das ist also das schöne braune Kalb. Das kriegt noch 7 Liter. Von den 7 Litern darf das jetzt 2 Liter trinken und dann mischt er diese 2 Liter für das Kalb an. Dann haben wir hier das Milchpulver. Es ist für uns einfacher zu handhaben, als dass wir tatsächlich die Milch von unseren Kühen nehmen. Kälber, die schon keine Milch mehr bekommen, die bekommen Kälber-TMR. TMR, totale Mischration. Wo viel Stroh mit dabei ist, Mais, Eiweißfutter dabei ist, damit wir frohwüchsige Kälber, so nennen wir das, gesunde Tiere haben. Man versteht die Kühe immer wieder ein bisschen besser. Was brauchen die, um glücklich zu sein? Je mehr ich für die Kühe Gutes tue, umso mehr Milch können die geben. Klar, auch Kühe mit Datenbrille, Geburtssensorik, EDV-gestützten Spermagaben machen Arbeit, müssen mit Futter befüllt werden, müssen entleert werden. Aber wir haben die Lösung. Wir sind die Lösung. Wir stellen nicht nur Melkroboter, sondern Milchroboter in den Dienst. Diese schütten und schütteln, mischen und manschen nach den Rezepturen, die wir der Natur abgeluchst haben. Kein Hexenwerk, ein Kinderspiel für unser einen. Nachdem es schon seit gut 100 Jahren zahlreiche Versuche gab, die allesamt im Sande verlaufen sind, sind wir die Ersten, die Allerersten, die vegane Milch fabrizieren. Wir liquidieren die Kühe als Produzenten. Selbst ist der Mann. Hier gucken wir direkt auf die Siloanlagen. Da wird das Futter, was wir über das Jahr produzieren, also die Grassilage, einmal eingelagert, damit wir frisch den Tieren Futter vorlegen können. Von frisch, wie gesagt, kann keine Rede sein. Silage eben. Durch Säuregärung konserviertes Futtermittel. Ähnlich wie bei Sauerkraut. Und so erhalten die westrupschen Kühe das ganze Jahr über haargenau das gleiche Futter. Ja, und da legen die auch sehr viel Wert drauf. Wirklich ein absolutes Gewohnheitstier. Sowas von ökologisch. Unsere Synthesemilch und Milchsynthese kommt ohne Massentierhaltung und Treibhausgasausdünstung aus, ohne schädliche Inhaltsstoffe, wasserschonend und güllefrei, auf rein pflanzlicher Basis eben. Und ganz nebenbei lösen wir das Problem des Welthungers. Sie haben es mit künftigen Nobelpreisträgern zu tun. Die kuhlose Milch birgt die einmalige Chance, dass das Grünfutter ohne den tierischen Umweg den hungernden Kindern in aller Welt zugutekommt. Brennnesseln, Steppengras und Unkraut wachsen überall. Unsere Kunstmilch kann global dezentral produziert werden. Und wir liefern die edleren Ingredienzien und die Milchroboter. Klare Sache. Unsere Daten landen tatsächlich an sehr vielen Stellen. Erstmal staatliche Stelle ist die HIT-Datenbank. HIT, Herkunftssicherungs- und Informationssystem für Tiere. Auch die Daten von den Maschinen werden übermittelt. An die Landmaschinenhersteller und Saatgutkonzerne, die längst die entscheidenden Player der Landwirtschaft sind. Sie loten anhand der eingesammelten Daten Verbesserungsnotwendigkeiten aus und schalten dem einzelnen Bauern, sprich User, punktgenau Werbung und Angebote für neue Maschinen und passende Getreidesorten aufs Handy. Dadurch kann der Hersteller aber auch frühzeitig Warnung geben. Achte auf deinen Keilriemen oder dein Öl muss gewechselt werden. Er kann das natürlich auch gegen einen verwenden bei Garantiefragen. Ja, hättest du das Öl gewechselt, dann wäre jetzt deine Maschine nicht kaputt. Ja, guck ich mal, was die Milch kostet. Die Milch ist ein Massenprodukt und in jedem Fall billiger als Cola. Oder Wasser, Mineralwasser. Da verstehe ich nicht, warum das Milch billiger ist wie Wasser. Das Milch ist ein sehr wertvolles Produkt und wenn jemand das Milch schüttelt und dann auch das alle meine guten Sachen ist weg. Deswegen ich muss mindestens von Milch nehmen, tropfen und dann auf die Stirne. Diese Milch viel kochen und dann es wird die Käse machen und draußen. Milchtee und Arot. Brettharter, auf dem Jurtendach getrockneter Käse. Aus Joghurt kann man auch Milchwodka machen. Als Festtagsgetränk und Medizin verwendet. In der Mongolei spielt die Milch eine große Rolle. Badma, mongolische Sängerin. In der Hand eine Tasse Milchtee, der nach einem seit Jahrtausenden tradierten Rezept zubereitet wird. Extrem gehaltvoll und für unser einen extrem gewöhnungsbedürftig. Mit Reis oder mit Butter, ein bisschen Salz oder manchmal mit trockenem Fleisch. Für Europäische, das ist wie ein Sup. Aber für uns, das ist Tee. Und das ist super gesund. Und nach dem Tee fühlt man sehr stark. Das ist Energie. Tank. Der Milchpreis, der Biopreis, der bröckelt auch, weil, ich habe gerade vorhin die Information bekommen, wir haben 2018 ein Drittel mehr Biomilch wie letztes Jahr und das ist verdammt viel. Nicht zuletzt, weil viele kleinbäuerliche Betriebe umrüsten und darin ihre einzige Überlebenschance sehen. Genau wie Bauer Rombach. Denn der Erzeugerpreis für Biomilch liegt durchschnittlich 10 Cent höher als der für konventionelle Milch. Wir brauchen ca. 60 Cent und momentan sind es 47. Und das ist weit zu wenig. Das ist ein Milchpreis von 1975. Eine Kuh gibt also im Biobetrieb zwischen 5.000 und 6.000 Liter in einem Jahr. Ergibt einen Jahresertrag von maximal 2.800 Euro pro Milchkuh. Abzüglich Futter- und Tierarztkosten. Strom, Diesel, Versicherungen, die haben sich ja verfünffacht in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren. Und daher muss ich dafür kämpfen, dass ich rechte Milchpreis kriege und nicht, dass der Handel sich dumm und dabig verdient. Bauernkriege indes sind nicht in Sicht. Das sind alles Einzelkämpfer, die laufen da auseinander wie der Fuchs im Hühnerstall. Ja, Melge, Melge, Hauptsache der Tank ist voll, egal was dann noch unterm Strich rauskommt. Gerade für die Jugend, wie Diskos und so, man wird mal eine Milch machen mit dem Alkohol, Pep oder sowas dabei, der Milch sicher mehr Absatz findet. Alles eine Frage des Vermarktungskonzepts. Aber auch das haben wir, klar. Tauschen den weißen Kittel gegen das weiße Hemd. Sind uns nicht zu schade, Klinken zu putzen. Abgeordnete zu umschleimen, bei der Welternährungsorganisation anzuklopfen und jedem einzelnen ehemaligen Milchviehbauern eine Zukunftsberatung angedeihen zu lassen. Alles im Dienste der Menschheit. Alles im Dienste des Klimas. Im Dienste notleidender Kinder in Bangladesch. Was ich dem Betrachter vor Augen führe, ist eben ausnahmslos ungeschminkt. Auch die Gemälde von Paul Wanz können und wollen die bäuerliche Idylle nicht retten. Da gibt es Stacheldraht, die Kühe sind nummeriert, die haben einen bestimmten Nutzwert und so weiter und so weiter. Es gibt so 3-4 Höfe hier am Niederrhein, in die ich jederzeit hinein darf. Dort ist es fast immer so, dass ich Skizzen mache, fotografiere vor Ort. Und im Atelier geht es dann darum, daraus Bilder zu bauen. Es gibt keinen Landwirt, zu dem ich gekommen bin. Ach nee, möchte ich nicht, dass hier irgendein Künstler rumschnüffelt und da möglicherweise Dinge nach außen trägt, die mir nicht recht sind. Das hat so in der Form noch nie gegeben. Eis wie Schnee, kühl wie Wind. Milch gibt dem Körper, was braucht. So bleibt fit und das weißt du auch. Denn nur die Milch macht. Milch ist etwas jungfräulich-neutrales. Und wir verbinden mit Milch ja überhaupt nicht den Gedanken an Kommerzialität. Peter Seetz, Leiter des Red Dot Design Zentrums in Essen. Und natürlich verbindet jeder damit auch Wachstum, Gesundheit, Kraft. Also wir schreiben der Milch offenbar irgendwelche magischen Kräfte zu. Die Milch macht, es werden schöne Kühe auf einer saftig grünen Weide dargestellt. Kindlich kitschig, würde ich sagen, ja. Designprofessor Seetz hält eine Milchpackung in Händen und sein Blick verliert sich auf einer Eifelwiese. Wirklich propere Typen von Kühen, also so wie man sich so eine richtig gesunde Urkuh vorstellt, so schaut die uns an. Also wenn man heutzutage Bilderbücher sich anschaut. Auf dem Lande, Ravensburger Buchverlag 2015. Ein traumschön bunter Bauernhof. Kühe kacken gemütlich auf der Weide und bringen den Bauern ins Schleudern. Kind lacht, Kalb schmatzt an prallem Euter. Eine Seite weiter stehen immerhin ein paar Kühe im Stall aufgereiht am Futtergitter und tun sich an der dargebotenen Silage gütlich. Auf der Glossarseite allerdings steht die Kuh wieder neben einem hölzernen Butterfass und einer Magd mit halbvollem Melkeimer. Alles, was möglicherweise mit Industrialisierung zu tun hat, wird weggelassen, bleibt außen vor. Das große Buch vom Bauernhof, Duden, 2018. Kühe werden gemächlich auf die Weide getrieben. Die Bäuerin balanciert einen ansehnlichen Miststapel auf einer Schubkarre. Das Kälbchen hat an einer mütterlichen Zitze angedockt. Drumherum fideles Bauernhof-Tiergewimmel. Ich denke schon, dass man gerne versucht, diesen schönen Ausschnitt zu präsentieren. Und die Wirklichkeit ist dort in der Tat gefiltert. Sachen suchen auf dem Bauernhof. Wimmelbuch ab 2 Jahren. Ravensburger Buchverlag 2017. Hier fällt der Blick in den Kuhstall zeitgemäß aus. Mit einem Melkstand und Displays. Im Vordergrund allerdings wird Ammenhaltung abgebildet. Glückliches Kälbchen bei glücklicher Mutterkuh. Auf dem rückseitigen Buchdeckel dann wird die klassische Idylle vollends wiederhergestellt. Kuh, Bauer und Bauernsöhnchen, Schweinchen, Hündchen, Kätzchen geben sich ein trauliches Stelldichein. Während der gesamten Exkursion durch die Westrupschen Großstallungen mit ihren 1200 Rindern kreuzte nicht eine einzige Katze den Weg. Egal jetzt. Einzig das Bilderbuch Fahrzeuge auf dem Bauernhof, Ravensburger 2012, ist ziemlich auf dem aktuellen Stand. Stall im Fabrikhallenformat, maschinell gemixte totale Mischration wird an vielköpfige Kuhherde verfüttert. Flachsilo, Hochsilo, Ladewagen, alles da. Nur von Milch keine Spur. Papa, wie heißt die Kuh? Die Kuh ist die Gusti, die gibt uns eine gute Milch. Statt Melkroboter und Steuerungstablett sieht man auf bayerischen Milchpackungen, wie ein Bauer mit Hut den Hals seiner Prachtkuh umarmt und dem Kitsch zuzwinkert, der in Fernsehformaten wie Bauer sucht Frau, bei der Landeskür der Milchkönigin und bei allerhand anderen Milchmärchen zu bestaunen ist. Mmh. Gut gemacht, Frieda. Mmh. Gut gemacht, Elsa. Im Alpenland werden Kühe von klein auf von der Natur ganz besonders verwöhnt. Hier ist die Luft noch klar und würzig, die Wiesen sind üppig und saftig. Ich bin Kinderärztin. Wussten Sie eigentlich, dass Milch ganz viele Vitamine und wertvolles Kalzium enthält? In Weinstephan glauben wir daran, dass Milch ein Geschenk des Himmels ist. Die Fotowerbekampagne der Freiburger Schwarzwaldmolkerei zeigt ein hübsches Schwarzwaldmädel mit blondem Zopf und eine Kuh mit Hörnern. De facto hat man, wie gemeldet, den allermeisten Kühen die Hörner ausgetrieben bzw. abgeschnitten. Besagtes Schwarzwaldmädel aber wirft unbekümmert der Kuh einen Flugkuss zu und lässt sich von ihr zwischen den Fingern rumschlecken. Man muss sich natürlich eins klar machen. Jedes noch so schöne Rindvieh, da weiß der Bauer von vornherein exakt, wann dessen Todestag sein wird. Es sind letztendlich Nutztiere, deren Todestag bei ihrer Geburt schon feststeht. Wir kopieren die Milch nicht nur, wir optimieren sie mit Vitaminzugaben, Kalziumanreicherung, Laktoseentzug. Wir ermöglichen tagtägliches Milchtrinken und gleichzeitig absolute Cholesterinabstinenz. Fettgehalt ganz nach Belieben. Ein Prosit auf Ihr Glas Morgenmilch aus dem Labor. Allen Digitalisierungsbemühungen im Kuhstall zum Trotz zeigt eine Precision Farming Studie der EU-Kommission von 2016 die Grenzen der schönen neuen Bauernwelt auf. 70% der europäischen Bauern wirtschaften nach wie vor auf der Basis seit Generationen weitergegebenen Wissens und sind ansonsten ausschließlich an der Praxis geschult. Learning by doing. Sie haben keine spezielle landwirtschaftliche Ausbildung, schon gar keine Spezialschulung für die hochkomplexe Technologie. Mithin dürfte die digitale Umstellung der Landwirtschaft noch Jahre und Jahrzehnte dauern. Fragt sich nur, wie viele Betriebe es am Ende dieser Entwicklung noch gibt. Irgendwann überlege ich mir, mache ich weiter, wo die Milch aufgegeben habe. Die Leute leben noch auch ohne Milch. Und daher wäre es angebracht, die Menge auch mit politischer Hilfe zu steuern. Eine Quote, so wie sie war, das lässt sich modernisieren. Die maximale Milchproduktionsquote, wie sie 1984 in der Europäischen Union eingeführt wurde. Bereits in den 70er Jahren hatten die fortschreitende Mechanisierung der Milchwirtschaft und die ungebremste Aufstockung der Herden zu einer gigantischen Überproduktion geführt. Wachsende Butterberge und Milchseen waren die Folge. Angesichts dessen wurde die Produktionsmenge gedeckelt. Ein bestimmtes Kontingent stand jedem einzelnen Milchviehhof zu. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Was für die kleinen Familienhöfe eine garantierte Abnahmemenge und damit eine Existenzsicherung, für die großen aber eine Expansionsbeschränkung bedeutete. Da die Milchquote dem bäuerlichen Unternehmergeist und angestrebten Produktionsausdehnungen im Wege stehe, ließ man sie 2015 auslaufen. Das ist der größte Segen und hätte schon zig Jahre vorher stattfinden müssen. Die Kontingentierung der Milch hat unserem Betrieb speziell ganz, ganz, ganz viel Geld gekostet. Wollten wir natürlich den Betrieb so gestalten, dass wir auch mit Mitarbeitern arbeiten können. um auch mal Urlaub machen zu können, bedeutet das, dass wir diese sogenannten Milchlieferrechte uns kaufen mussten. Eine Art indirekte Strafzahlung, sofern über das festgelegte Kontingent hinaus Milch produziert wurde. Indes, das Problem Überproduktion hatte man im Griff, das man jetzt über den globalen Markt zu regeln gedenkt. Über Exporte von Käse, Babynahrung und anderem Milchpulver. Was dann allerdings die Existenz der Milchbauern am anderen Ende der Welt gefährdet. Durch die Abschaffung der EU-weiten Milchkontingentierung jedenfalls hat man ein wichtiges Steuerungsinstrument aus der Hand gegeben. Die Politik die Aufgabe, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die bäuerliche Landwirtschaft überleben kann, die wird momentan mit Füßen getreten, mit Elefantenfüßen würde ich behaupten, was da abgeht, weil die industrialisierten Betriebe haben einfach Vorteile. Das freie Spiel der Marktkräfte durch die Subvention ist das eine Wettbewerbsverzerrung, da fließt so viel Geld in die Großbetriebe. Und die Landwirte sind sich nicht einig, dass sich sozusagen der Druck erhöht auf den Handel. Aber sie haben auch keine Unterstützung von der Politik, weil es wird alles laufen gelassen. Hauptsache, wir haben billige Lebensmittel. Daher war ich immer für den Mindestlohn in der Landwirtschaft. Müsste Minimum bei 12, 13 Euro liegen. Dann hätten die Großbetriebe auch ihre Probleme. Nur aufgrund dessen, dass sie mit billigen Leuten schaffen und mit der Technik, sind sie natürlich im kleinen Betrieb überlegen. Betriebe mit 500 Kühen und mehr können, versteht sich, Investitionen in Technik und Herdenvergrößerung weit besser verkraften als der Rombachsche Familienbetrieb. Der Milchpreisverfall, der, wie von Kritikern befürchtet, unmittelbar auf die Aufhebung der Milchkontingentierung folgte und die gleichzeitig anstehenden Investitionen in die Digitalisierung des Kuhstalls, bewirkten einen sich wechselseitig verstärkenden Vorteilseffekt für die Großbetriebe. Die Agrarindustrie ist der bäuerliche Untergang. Ich mache es, solange ich kann, aber wenn ich die Schnauze voll habe, dann ist Ende. Seit Jahrzehnten sinkt die Zahl der Milchbetriebe in Deutschland. Hat sich in den letzten 15 Jahren halbiert. Über 4000 Milchbauern mussten allein im Jahr 2016 die Stalltür für immer schließen. Vor allem kleine Familienbetriebe. Von der Milch allein kann ich nicht leben. Eindeutig kann ich nicht leben. Aber es bleibt jedem ja unbenommen, auch nach anderen Einkünften zu suchen. Dann muss man halt vielleicht mal sich auch da umstellen. Jeder Schwarzwaldbauer hat noch irgendwie entweder Wald oder Ferienwohnung oder er ist berufstätig nebenher. Das heißt aber, er ist von der Arbeitsbelastung her überfordert auf Dauer. Es funktioniert nur, wo die ganze Familie mithilft. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist der Betrieb bald mal zu Ende. Und diesem Ende scheint der Rombachsche Hof nach der Aufhebung der Milchquote ein ganzes Stück näher gekommen zu sein. Keineswegs sicher, dass die Rombach-Söhne den Betrieb weiterführen, wenn ihr Vater aus Altersgründen ausscheidet. Die würde das gerne machen, aber die Voraussetzung ist natürlich, bauen wir neue Stall. Der Hof wird weiter existieren, auch ohne Milch, aber natürlich dann auf Sparflamme. Der Computer ist nicht mehr wegzudenken aus fast allen Bauernhöfen. Wäre der Auftrag an Paul Wanz, ein Tablet neben den prallen Kuhäuter zu malen? Wir haben unsere Bilder im Kopf, die vielleicht 30, 40 Jahre alt sind und haben eine Vorstellung, die eben doch versucht, nur die Idylle in den Vordergrund zu schieben. Die Chance ist, ja, ich will jetzt sagen, gleich null. Ich habe hier 35 Milchkühe. Das ist in Baden-Württemberg ja schon unterer Durchschnitt. Aber die Familie muss voll davon leben können und das kann sie bei dem Preis nicht. Ich habe nur eine Chance, wenn ich als Landwirt den Industriebetrieb mache sozusagen. Solange die Politik immer sagt, Hauptsache wir haben genug billige Lebensmittel und der Landwirt macht einen Hartz-IV-Antrag, und größerer Betrieb, der kriegt dann die Millionen. Die Milchproduktion in Deutschland nimmt seit Jahren stetig zu und liegt derzeit bei über 30 Millionen Tonnen pro Jahr, während die Anzahl der Milchviehbetriebe abnimmt. Um jährlich fast 5%. Ein durch die Digitalisierung des Kuhstalls nochmal befeuerter Abwärtstrend. Gab es 1950 in Deutschland noch 1,5 Millionen Milchbauern, so sind es heute noch 65.000. Scheint die bange Frage am Horizont auf. Wie wird sich bei anhaltendem Höfesterben das Landschaftsbild etwa des Schwarzwalds verändern, wenn keine Kühe mehr auf den Weiden stehen und die zunehmende Verwaldung eindämmen? Das geht still und heimlich. Ich sehe das bei uns im Tal. Wenn ich jetzt 20, 30 Jahre zurückblicke, sieht man das, wie viel mehr Wald wir haben. Und der Tourismus wird dann auch seine Probleme kriegen. Das macht ja der Schwarzwald so interessant. Da ist viele Grünfläche und die schönen Höfe dazwischen. Im Schnitt 2 Betriebe pro Dorf. schmeißen momentan die Milchkühe aus dem Stall. Zum Schluss gibt es noch einen im Dorf, einen Exoten, das ist der Landwirt. Die Milchindustrie will ja nur billiger Rohstoff. Und ich kann meinetwegen, oder meine Family kann 365 Tage sich einen abbuckeln im Milchviehstall. Also den Hof oder das Gebäude und das Gelände, das gibt es auch in 100 Jahren noch, aber wahrscheinlich ohne Milchvieh. Nur noch ein Hof ohne Leben. Der Schaman-Assistent hat unsere Busmilch herumgestreut. Eine gute Reise und Milch weg. Und auch gibt uns viel Energie. Wenn wir das Abend sieben Sterne sehen und geben die Mama immer Milch und morgens immer, wenn die Sonne aufgeht, dann immer vier Richtungen gibt immer Milch. Milchzeremonie ist für Nomadenfamilie alltägliche. Wenn Milchzeremonie für Sonne macht, fühlt sich sehr gut. Wir haben es gepackt, die Herrschaften, haben es geschafft. Wir sind die Milchbubis, die den Milchroboter an den Start gebracht haben. We're making milk without cows. Seriously, milk without cows. This is possible because we're producing the exact same proteins that are found in cow's milk. Ryan Pandya und Perumal Gandhi, zwei Biotechnologen aus San Francisco, sind nach eigenen Angaben auf dem besten Weg, synthetische Milch aus pflanzlichen Produkten herzustellen, vermeldete die Welt 2014. No artificial flavors, no hormones, no antibiotics. We even leave out the lactose and the components known to cause milk allergies. Zwischenzeitlich ließen die Startup-Gründer ihre Perfect Day Animal-Free Milk patentieren. Und im Februar 2018 meldeten US-Medien, die Perfect Day Foods Company habe inzwischen 25 Millionen Dollar an Investorengeldern eingeworben, um die Kunstmilch auf den Markt zu bringen, was denn auch zügig erfolgen solle. Unglaublich, das ist ja unglaublich, verbieten! Wir waren die Ersten, sofort verbieten! Oder? Moment, da sind wir besser. Gehen den entscheidenden Klick weiter. Wir booten den Pansenprozessor, der Eiweiß, Mikronährstoffe, Vitamine, naturidentische Aromastoffe als nutritive Datensätze zu sich nimmt, der keine, nicht mal mehr pflanzliche Rohstoffe braucht, der begriffen hat, dass man Parameter, Algorithmen, Molekularformeln fressen, Binärcodes verstoffwechseln kann. So dann druckt ihr 3D-Drucker die Milch aus. Melkroboter machen auch Mist. Die Digitalisierung des Kuhstalls. Ein Feature von Ulrich Land. Mit Stefan Bankura, Andrea Hörnke-Tries und dem Autor. Den Bioscience-Milchrechner hochgefahren und ruckzuck ist man den ganzen kreatürlichen Firlefanz, die Last der biologischen Imponderabilien los. Und für den Feinschmecker werden bei unserem Milchdigitalisat Geschmackssimulator-Kapseln mitgeliefert. Ton und Technik, Daniel Sänger und Bettina Krohl. Natürlich spricht nichts dagegen, dass wir ein paar klassische Höfe überleben lassen, die als Zoos fungieren. Wo in ausgedehnten Freigehegen ein paar Kühe, Kälber, Bullen nichts tun müssen, als zu zeigen, wie sie aussehen. Regie, Tobias Krebs. Das heißt, das Management muss stimmen. Redaktion, Walter Filz. Eine Produktion des Südwestrundfunks 2018. Von daher hat man das alles ganz gut im Griff.